Kandidaten, die Laufnummer 10 der Reihenfolge, die Giants aus Recklinghausen, Klaus Lücking, 22 Jahre Gitarre, Ulrich Habicht, 22 Jahre Orgel, Elmar Habicht, 24 Jahre Gesang, Rainer Obeling, Schüler, 20 Jahre Bass, Tom Rochowiak, Schüler, 19 Jahre Schlagzeug, Gründungsjahr 1966, Stilrichtung Valenz freie Musik, 3 vorgegebene Stücke. Thank you.